Ihr widert mich. Ihr widert mich. Ihr widert mich einfach nur an. Ihr widert mich einfach nur an. Hängen in sozialen Medien und betteln noch schlimmer als Bettler. Ihr dreckigen Penner habt keinen Funken Ärger in euch. Für ein paar lausige Euro mehr in der Tasche werden Streitigkeiten inszeniert. Ob auf Twitch oder TikTok, Meta und Instagram. Die nächsten Generationen wachsen auf ohne Sinn und Verstand. Schuld trägt die Gesellschaft mit den hirnlosen Trends. Und das Fernsehen, es war schon sehr schlimm. Aber ihr seid doch minder bemittelter als Hartz IV TV. Ihr Witzigorn, solltet am besten alle verrecken. Mit einem Lächeln auf meinen Lippen werde ich warten, bis ich sich selber vernichte. Eine Frage der Zeit. Die natürliche Auslese wird es schon richten. Dummheit, sie kennt keine Grenzen. Und Internet hat ziemlich dafür gesorgt, dass die Dummheit sich weiter verbreitet wie ein Lauffeuer über den Globus. All diese Huren, all diese Huren, diese Huche, sie wissen nicht, was sie erwartet. Ich warte an Ecken, um meine Messerklinge in ihre Scheißfressen rein zu pressen, bis es den schüttelt, das spaltet, gespaltene Persönlichkeit. Der Hunger nach Gier und der Neid, er definiert diese Menschheit. All diese Huche, sie wissen nicht, was sie erwartet. Ich warte an Ecken, um meine Messerklinge in ihre Scheißfressen rein zu pressen, bis es den schüttelt, das spaltet, gespaltene Persönlichkeit. Der Hunger nach Gier und der Neid, er definiert diese Menschheit. Sie nennen dich Abi, sie nennen dich Bruder, geschworen auf heiliges Schrift. Doch wenn ihr Mund sich bewegt hat, weißt du, dass der Teufel aus ihnen spricht. Ich bin nicht gewillt, diese Scheiße noch weiter zu dulden. Aus den Kreisen der Höhle, da steigen die Kinder des Zorns. Auf der Erde wird Dunkelheit langsam geboren. Seht mit den Augen und hört mit den Ohren den allgegenwärtigen geistigen Verfall. Und überall ist zu erkennen, in welchem Zustand die Menschen vegetieren. Mit dem Bombengürtel auf der Straße festkleben. Klimaterrorist, ihr könnt so viel beten, wie ihr auch wollt. Doch erhaltet kein Segen, keine Rettung fürs Volk. In Untergrundbunkern verschanzt sich der Adel mit dem Pöbel, der Bombenregen um die Ohren fliegt. Merkt meine Worte und sieh, was dir bald noch geschieht. Keiner kann diese Zukunft abwenden, die uns allen noch blüht. Noch ist er fern, doch bald schon vor deiner Haustür der apokalyptische Reiter namens Krieg. All diese Huren, all diese Huren, sie wissen nicht, was sie erwartet. Ich warte an Ecken, um meine Messerklinge in ihre Scheißfressen rein zu pressen, bis es den schüttelt, das spaltet, gespaltene Persönlichkeit. Der Hunger nach Gier und der Neid, er definiert diese Menschheit. All diese Huche, sie wissen nicht, was sie erwartet. Ich warte an Ecken, um meine Messerklinge in ihre Scheißfressen rein zu pressen, bis es den schüttelt, das spaltet, gespaltene Persönlichkeit. Der Hunger nach Gier und der Neid, er definiert diese Menschheit.